Deutschlandfunk, Studiozeit. Orte. Es sind die Orte, an denen wir geboren werden, die den Unterschied ausmachen. Sicher ist, dass man für einen Spaziergang durch Paris heute Vorstellungsvermögen braucht, damit man aus der Geschichte dieser Stadt, die sich vor allem seit den 60er Jahren stark verändert hat, Nutzen zieht. Die 60er Jahre, denke ich, waren vielleicht sogar zerstörerischer als die Zeit Osmans ein Jahrhundert früher. Zug aus den Großmarkthallen darstellt. Da sieht man die Leute mit ihren Gemüsekisten auf dem Rücken, 1969 auf dem Weg nach Rungis. Darüber gibt es auch einen sehr schönen Text von Masson, glaube ich. Wegen der Markthallen, sagt er, sei noch die Natur ins Zentrum. Französische Metropole versorgt seit 1969 außerhalb. In der Unternehmen mit an die 13.000 Beschäftigten sind in Rungis, auf diesem weltweit größten Umschlagplatz für Frischwaren, im Einsatz. Auf einer Fläche, die größer ist als die von Monaco. 232 Hektar sind es heute, bei einem jährlichen Verkauf von über 1,5 Millionen Tonnen Nahrungsmitteln. Früher, in den alten Großmarkthallen, waren es gerade einmal 15 Hektar. Ouais, c'est vendu pour la maison artisan. Viertel vor sechs morgens. Eintauchen ins Blumenmeer. Weiße Lilien, rote Baccarat-Rosen, lila Orchideen. Die Allo Fleur ist die einzige Großmarkthalle, wo die Farbenpracht, den allgegenwärtigen Beton, die grellen Neonlichter, die Flut der Styropor- und Pappverpackungen vergessen lässt. Während in den Gebäuden für Fisch, Fleisch, Innereien, Geflügel, Obst, Gemüse und Käse die hyperhygienische, normverpackte Funktionalität des großen Fressens vorherrscht, verbreiten die Blumen noch eine Illusion von Natur. Je m'appelle Reza, je suis des fleuristes dans le Marais. Reza ist mein Name. Ich habe einen Blumenladen im Marais, im dritten Arrondissement von Paris. Wir kommen nach Rungis, um hier unsere Blumen und Topfpflanzen zu kaufen. Dreimal pro Woche im Frühling und im Sommer, mindestens zweimal pro Woche im Winter. Hier in der Hauptstadt hat man das Glück der großen Auswahl. Auch wenn das manchmal natürlich anstrengend ist, so früh am Morgen. Aber das geht. Man wird belohnt mit den Farben, den Düften. Récompensé par les couleurs, le parfum. Das Großmarktgelände mit eigenem Güterbahnhof liegt gleich neben dem Flughafen Orly, umzingelt von Autobahnen und Zubringern. Rund 26.000 Fahrzeuge steuern es täglich an, davon etwa 3.000 Schwerlaster. Florist Reza nimmt bei jedem Wetter sein Motorrad, denn er will auf der Rückfahrt nach Paris keine Zeit im morgendlichen Stau verlieren. Die gekauften Blumen werden mittags in sein Geschäft in der Rue Vieille du Temple nachgeliefert. Die meisten Grossisten und ihre Mitarbeiter, die 1969 den Umzug aus dem Pariser Zentrum in die südliche Vorstadt mitgemacht haben, sind längst in Rente. Einer der wenigen, die immer noch arbeiten, ist Monsieur Moreau. Ça a changé que j'habitais à Paris, mais auprès de j'habitais à 200 mètres de Halle. Das hat einiges verändert. Ich wohnte in Paris, 200 Meter von den Markthallen entfernt, und musste mir, um näher an Rungis zu sein, ein Häuschen in der südlichen Vorstadt kaufen. Ich wohne jetzt 17 Kilometer von hier, gleich an der Autobahn. Das geht schnell morgens, 10, 15 Minuten. 1000 folgten Anfang der 1970er Jahre ihrem Arbeitsplatz in die Banlieue. Wer zögerte, den zermürbten die Verkehrsstaus oder die im Zentrum explodierenden Mieten. Es war der vielleicht größte Exodus der kleinen Leute aus Paris. À Paris, oui. C'est un bon souvenir. Il y avait de l'ambiance. Paris, ja, das ist eine schöne Erinnerung. Da war eine tolle Atmosphäre. Aber die Arbeitsbedingungen waren nicht gut. Es gab nicht genug Platz. Hier haben wir viel Platz, aber uns fehlen die Kunden. Das ist etwas anderes. Sie haben zugelassen, dass in der Umgebung viele andere Märkte entstanden, selbst in der Schutzzone. Sie haben das autorisiert. Aber das schadet dem Großmarkt von Rungis. 20 Jahre, so Blumengroßhändler Moreau, liefen die Geschäfte gut in Rungis. Seit den 90er Jahren häufen sich die Krisensymptome. Denn die europäische Konkurrenz schläft nicht. So ist Holland längst Blumengroßmacht, sodass zum Beispiel die Belgier, anders als früher, nicht mehr anreisen. Und auch der Mythos des Frischer geht's nicht hat Kratzer bekommen. So meldete 2005 der Rungis Express als Lieferant für deutsche Luxusrestaurants Konkurs an. Denn immer mehr Spitzenköche bestellen ihre Ware mittlerweile direkt bei den Erzeugern. Nachgetrauert wird in den Großmarkthallen von Rungis aber nicht nur den goldenen Jahren der Konsumwut. Monsieur Leroux, der Vogelhäuschen aus Kiefernholz verkauft, fehlt auch das Ambiente der alten Pariser Markthallen, wo er in den 60er Jahren als Träger arbeitete. En fin de compte, on a perdu le marché et en fin de compte, vous avez perdu aussi l'esprit de la viande. Letzten Endes haben wir mit den alten Markthallen auch ihren Geist verloren, den Geist des Naturen. Heute gibt es nur noch Laster, die ankommen und wieder abfahren, Rollwagen über Rollwagen. Der Geist des Handwerklichen ist verschwunden, der Geist der Freundschaft, der gegenseitigen Hilfe, all das. Die Kälte des Funktionalen, die Kälte der Betonarchitektur, die Kälte des Neonlichts, die Kälte der Frühe. In den 23 Cafés und Restaurants auf dem Großmarktgelände von Rungis vergisst man sie. Im Morgengrauen wandern Kaffee, Bier, Schnaps und Wein über den Tresen. Dazu halbe Baguettes mit Schinken, Pâté oder heißen Merguez, den scharfen, schweinefleischfreien nordafrikanischen Würstchen. Oder auch mal eine deftige Rotkohlsuppe. Für die meisten Großhändler und ihre Mitarbeiter rückt der Feierabend in Sichtweite. Für die Einkäufer beginnt ein oft überlanger Tag im Einzelhandel. Das war schon immer so, auch im alten Bauch von Paris.1951 besingen die Frère Jacques den nächtlichen Betrieb in den alten Pariser Markthallen. Die blutverschmierten Hände, das gurrende Federvieh, die lärmenden Fischlaster, das zu Pyramiden aufgeschichtete Gemüse, die Abfälle für die billigsten Kaschemme. Oui, ce qui est curieux, c'est que on peut être attaché à des lieux qu'on n'a pas connus. Ich bin nie in den alten Markthallen gewesen, aber ich habe den Eindruck, sie zu kennen. Vielleicht wegen der Bilder, die ich gesehen habe, wegen der Texte, die ich lesen konnte. Ich habe wirklich das Gefühl, dort gewesen zu sein. Ich habe die Geräusche im Kopf, die Farben. Das ist wirklich merkwürdig. Lionel Moreau ist Verleger und Fotograf, spezialisiert auf Bildbände über die Vorgeschichte der früher so unterschiedlichen Pariser Viertel. Für ihn haben die alten Markthallen im kollektiven Gedächtnis der Franzosen ihren festen Platz. Wachgehalten durch Chansons und Filme, Fotos und Gemälde, Gedichte und Romane. Zum Bauch von Paris taufte sie 1873 Émile Zola mit seinem gleichnamigen Roman. Für den Begründer des Naturalismus waren die Markthallen das Symbol des Ringens zwischen Fetten und Mageren, zwischen den in ihrer schuftigen Ehrbarkeit zu Geld gekommenen Kleinbürgern und den ewig zu kurz kommenden. Als der Architekt Victor Baltard im Auftrag von Kaiser Napoleon III. Die zunächst 10 Pavillons mit ihren monströsen, avantgardistischen Regenschirmen errichten ließ, zeugten sie vom Beginn einer neuen Zeit. Im Bereich der Eisenkonstruktionen gehörten sie weltweit zu den Pionierleistungen. In ihrer quadratischen Gleichförmigkeit glichen die Markthallen einer modernen Maschine außerhalb jedes Maßstabs, einer Dampfmaschine, einem Heizkessel, bestimmt zur Verdauung eines Volkes. Einem gigantischen Metallbauch, zusammengeschraubt, vernietet, aus Holz, Glas und Gusseisen, von der Anmut und Stärke eines mechanischen Motors. Auf zahllosen Erkundungsspaziergängen hatte Émile Zola den Mikrokosmos des Bauchs von Paris mit dem für ihn typischen Detailfetischismus seziert. Von der allnächtlichen Jagd der Anlieferer auf die besten Plätze rund um die Pavillons, über die trickreiche Philosophie des Feilschens, bis hin zu den Vorschriften und Zeitplänen, mit denen die Marktverwalter das Chaos zu ordnen versuchten. Zola fächerte die Geruchs- und Farbspektren der Gemüse-, Blumen-, Käse- und Fischlandschaften auf. Er beschrieb die Stimme der Hallen, dieses unaufhörliche, von den spitzen Schreien der Händler und Marktfrauen durchsetzte, gewaltige Raunen. Er porträtierte die mythischen Gestalten des Hallenuniversums. Die herkulischen Fort de Halle, die Fleischstücke von mehr als 200 Kilogramm durch die Pavillons schleppen konnten. Die Fischfrauen, deren ungezügeltes Mundwerk gefürchtet war. Die Klatschbasen, die sich ihre Spionagedienste mit Lebensmitteln aufwiegen ließen. Einen festen Platz hat in Émile Zolas Roman Der Bauch von Paris aber auch das Makabre. Rund um den Pavillon flossen rote Bäche in den Rinnsteinen. Cadine und Marjolin, in ihrem Sinn für Blut und Grausamkeit ganz Straßenkinder, tauchten die Fußspitzen hinein, stauten sie mit Blättern, bis sich rote Lachen bildeten. Die Anlieferung der Innereien in stinkenden Wägelchen, die später gründlich mit Wasser ausgewaschen wurden, weckte ihr Interesse. Sie schauten zu, wie die Pakete mit Hammelfüßen ausgepackt wurden, die man auf dem Boden wie schmutzige Pflastersteine aufschichtete. Sie betrachteten die großen, steifen Rinderzungen mit ihren Blut. Bluten muss es. Und zwar kräftig. Sonst kommen die fröhlichen Metzger, wie Boris Vian sie 1955 besang, nicht auf ihre Kosten. Ganz zu schweigen von der Schar der Zwischenhändler. Bluten muss es, damit wir schon als Kinder Speck ansetzen und später fett und rund ins Gras beißen können. Die Haufen von Körben, Kisten und offen daliegenden Gemüsen und Früchten ließen die enormen Eingeweide des Tieres ahnen, das sich dort in der Dunkelheit regte. So der verschreckte Provinzler Armand 1936 in Louis Aragons Roman Die Viertel der Reichen. Schwergebaute Männer schienen mit ihren nackten, muskulösen Armen die riesigen Euter einer stillenden Nacht zu melken. Kleine Cafés, Mädchen mit Ochsenblut geschminkt, Händler mit dicken Schnurrbärten, beleibt, gefährlich, Karikaturen der Hölle und immer das lautlose Umherstreifen der Polizisten auf ihren Fahrrädern. Die zerrissene Nacht, die Nacht mit dem faden Geruch des Fleisches, die Nacht, in der Pferde zwischen Taxis und Handkarren wiehern, die ungeheuerliche, schmutzige Nacht. Nur ein Eingeweihter wie Émile Zola konnte den Dorfcharakter der alten Markthallen erkennen. Fremde wähnten sich mit einem Moloch konfrontiert, mit dem Maßlosen, Mysteriösen, Unüberschaubaren. Auch der junge US-Schriftsteller Henry Miller erlebte die düsteren Sträßchen rund um die Pariser Markthallen als Gruselkabinett. In einem Brief an seinen Freund Emil Schnellock schrieb Miller 1930: Ich war kaum losgegangen, nur einen Steinwurf vom Boulevard Sebastopol entfernt, als jemand hinter mir herpfiff. Ich drehte mich um und da stand eine dreiste Hure in ihre Haustür gelehnt, wie eine faule Schlampe, Zigarette zwischen den Lippen, jämmerlich rot angemalt, die Haare gekräuselt, alt, faltig, narbig, kaputt, böser, gieriger Blick. Sie ruckte ein paar Mal mit dem Kopf, eine Einladung, mir ihr Zimmer anzusehen. Aber mein Blick blieb an einer merkwürdigen Gestalthaften, die sich mit etlichen Bündeln abschleppte. Ein alter Mann mit ungeheurem Kropf oder Kröpfen, die seinen ganzen Hals umfassten. Sie standen unter dem Haaransatz hervor wie gewaltige Polypen, baumelten unter seinem Kinn, lila getönt, von Adern durchzogen, wie Kürbisflaschen. Durchsichtige Kürbisflaschen. Hier sind die Menschen degeneriert und krank. Alte Frauen mit weißem Haar und roten Lippen, krätzig und geistesgestört, schleichen in Pantoffeln umher, die Kleider in Fetzen, verdreckt mit dem Müll und Unrat der Gosse. Bettwanzen, Kakerlaken und Flöhe kriechen an ihnen herum. Sie haben Syphilis, Krebs und Wassersucht. Sie sind lahm und blind, sie hinken und haben Gehirnerweichung. Es sind die gleichen, die Quasimodo von den Türmen von Notre Dame beobachtet hat. Auf den Großmarkt, der seit dem 12. Jahrhundert an gleicher Stelle abgehalten wurde, kam rund ein Fünftel der französischen Agrarproduktion. 1867 ermittelten die vereidigten Eierzähler einen Verkauf von 232 Millionen Stück. 1904 vermeldete man 50.000 Tonnen Fleisch und 45.000 Tonnen Fisch und Muscheln. Durch die anfallenden Abfälle wurden die Pariser Markthallen zu einem täglichen Sammelpunkt für die legendären Pariser Clochards. Da kam nichts um. Die Leute konnten sich nehmen, was übrig blieb. Heute hingegen wird alles weggeschmissen. In Rungis ist es verboten, Reste aufzusammeln. Also ab damit in den Müll. Nicht so in den alten Markthallen. Wer Hunger hatte oder kein Geld, suchte sich etwas. Manche kauften die Reste auch ganz billig auf und verkauften sie schwarz weiter. Viele lebten so. Seit der frühen Nachkriegszeit organisieren Madame Minard und ihr Mann jedes Jahr ein großes Weihnachtsfest für die Bedürftigen. Noël aux Halles. Doch ging das Zwischenmenschliche noch weiter. Michel Minard, früher Händler für Arbeitskleidung. Wenn jemand in den Markthallen ein Problem hatte, ging immer jemand mit seinem Hut rum und sagte, weißt du, die Frau von dem und dem ist weg, sie hat ihn mit drei Kindern sitzen lassen, wir müssen ihm helfen. Jeder hat dann einen großen Schein in den Hut getan. Eine Quittung oder so wurde nicht verlangt. Wenn einer einmal log, brauchte er kein zweites Mal zu kommen, dann war er unten durch. Aber sonst galt, jeder hilft jedem. Das war eine Brüderlichkeit, die es heute in Rungis überhaupt nicht mehr gibt. In Rungis ist das Handel im Reinzustand. Die Hallen in Paris aber waren das Leben. Das ist der große Unterschied. Doch konnte man sich in den alten Großmarkthallen auch mit Hilfsarbeiten durchschlagen. Pierre Vanguin, der bis 1962 im Hallenviertel gelebt hat. Ich habe dort gearbeitet, weil ich als Anstreicher im Winter oft auf der Straße saß. Arbeitslos gemeldet habe ich mich nie. Ich bin rüber zu den Markthallen, um Lastwagen abzuladen. Zu den richtigen Trägern, die nur riesige Fleischteile und so schleppten, gehörte ich aber nicht. Ich habe nur Kohl oder Kartoffeln abgeladen. Dafür bekam ich dann ein bisschen Geld oder einen Poolkopf. Angefangen habe ich abends um 8, wenn die ersten Laster eintrafen. Gegen Morgen habe ich mir dann immer eine eiserne Sackkarre gemietet, denn die Lebensmittelhändler aus der Vorstadt, die sich in den Hallen eindeckten, hatten für ihre Wagen oft nur Parkplätze gefunden, die eine Viertelstunde entfernt lagen. Also heuerten sie uns an. Sie sagten, kannst du mir die Ware zu meinem Lieferwagen an dem und dem Ort bringen? So arbeitete ich oft bis 8 Uhr morgens. Und manchmal, erzählt der Held in Jean-Paul Kleberts Roman »Ungewöhnliches Paris«, ging ich in die Rue Berger, um der Kassiererin des Eier- und Geflügelhandels ein Zeichen zu geben, die immer eine Möglichkeit fand, sich eine Viertelstunde ablösen zu lassen. Zeit genug, um mich auf der Treppe des benachbarten Hauses zu treffen, wo ich sie im Stehen nahm, ohne auch nur meinen Gürtel zu lockern, sie mit hochgerafften Röcken, was sie liebte, so dass sie mir nachher einen Käse und ein paar Eier zusteckte, damit ich wieder zu Kräften kam. D'un petit hôtel, y a une fille, y a une fille aux yeux de ciel. Tra-la-la-la-la. Dans le petit hôtel, un garçon, garçon, emmène la fille. Hallenviertel, Sündenbabel, Lustzone. Anders als heute auf dem eingezäunten Gelände des Großmarkts in Rungis ging es hoch her im alten Herzen von Paris. Der Straßenstrich in der Rue Saint-Denis mit seinen Stundenhotels war nur einen Steinwurf von den Hallen entfernt. Wie ein Magnet zog das Viertel Bohemiens und Künstler an. So die Dadaisten, die nach Ende des Ersten Weltkriegs ihre erste Pariser Kundgebung im Hallenviertel veranstalteten. Man hätte das Viertel gewählt, so Philippe Soupeau, weil es dort für Snobismus keinen Platz gäbe. Tristan Tzara griff in der Rue des Ours, der Straße der Bären, Papierfetzen aus seinem Hut und deklamierte die darauf geschriebenen Wörter in ihrer zufälligen Reihenfolge als Gedicht, damals eine Provokation. Auch einen deutschen Dadaisten, Walter Mehring, inspirierte die Atmosphäre des Hallenviertels. Der Himmel blutet aufgeschlitzt, das Blut des Schlachttiers brüllt verdampfend, im irren Fuselrausche krampfend, da schlägt ein Herz, das Schnaps verspritzt. Die Eingeweide von Paris bespült Gerinnsel von der Gasse, die zotig-zottige Jahrmarktmasse strolcht durchs Gemüseparadies. Verglaste Augen blicken auf zum Abend dunstiger Frühlingsgase. Hoch wölbt sich in der Sterne Lauf des Abschaums bunte Seifenblase. Pathetisch streicht sein schmalzgelockter Ordensritter der Hetären und eine zahnlose Megäre postet ihm zu, Garçon, un Bock. Der Bauch von Paris als Inkarnation des wuchenden Lebens, der Verruchtheiten, Abstürze und Exzesse. Auch der französische Schriftsteller Blaise Cendrat ließ hier seine Fantasie spielen. In einem der verlotteten Stundenhotels verführt seine Romanheldin Thérèse, eine berüchtigte 79 Jahre alte Schauspielerin, den sturzbetrunkenen, über- und übertätowierten fremden Legionär Carachot, alias Jean-Jean, alias Jean de France. In der Ekstase tritt ihr der Kraftstrotz das Gebiss aus dem Mund und Thérèse verliert vorübergehend das Bewusstsein. Zum ersten Mal in ihrer Karriere hatte die Komödiantin eine Gedächtnislücke und fand nicht die Worte, die Verse. Ein Loch. Sie war nur noch ein Loch. Über den Steinfliesen der Hallen stieg der scharfe Geruch von Abfall, verfaulten Bananen und törichten Blüten auf. Der Duft aus dem Rinnstein schlich in das verwahrloste Zimmer. Der Dunst und der Lärm der Motoren, die aufbrummend die Fenster zittern ließen. Drei Achser Lastwagen, die das Haus bis in die Fundamente erschütterten, Hupen, die himmelhoch sich auftürmten, sich überschlugen, die Rufe der Ladearbeiter, die schimpfend ihre Sackkarren schoben, dazu die wechselnden Schatten und Lichter an der Zimmerdecke. Durch die Spalten der Fensterläden drang Morgengrau, verfing sich in den Spinnweben und den schmutzigen Vorhängen des Zimmers. Die Tür zum Flur knarrte. Ein böser Luftzug blies die Asche aus dem Kamin. Es war kalt. Auf den Treppen des Stundenhotels lachende Stimmen, das Kommen und Gehen der Paare. Das war im Übrigen nicht das erste Mal, dass die alte Wölfin im Umkreis der Hallen auf Fang ging und sich ihren Kerl schnappte. Sie war besessen, sie hatte eine fixe Idee, sich verlieren, sterben vor Aufregung, vor Angst, mehr erleben als die berechnete, lenkbare Lust, daraus eine Frau wie sie, die alle Scham längst verloren hat, immer als Siegerin hervorgeht. Nicht mehr siegen, aber fallen. Sich fallen lassen. Egal wohin, in ein Loch. Ein Loch. Sie war nur noch ein Loch. Sie lag auf dem Boden, in ihrer eigenen Schlinge gefangen. Ach, sich wegwerfen. Sich verlieren. Sinken tief in den Abgrund. Tief in das Unbekannte. Und da ein neues sehen. Es ist sehr, sehr curieux, comme ce lieu est. Une dimension religieuse pratiquement, parce que c'est un lieu de communion. Die fast schon religiöse Dimension dieses Orts ist sehr seltsam. Es war ein Ort der Kommunion, wo man in jedem Sinne des Wortes kommunizierte, und ein Ort des Opfers, an dem die Tiere zu Tausenden hingeschlachtet wurden. Man hätte ihn die Kathedrale von Baltar nennen können. Es gab deutlich sichtbar ein Schiff, einen Chor, York. Es fehlte nur noch die Orgel. Ein Kult der einfachen Leute war das. Und vielleicht können Technokraten und Politiker solche Orte auch deshalb unterbewusst nur schwer ertragen. Die Geschäftigkeit, die vielen Menschen, die sich dort drängen, dieser von der Verwaltung in allen Einzelheiten durchdefinierte Ort könnte außer Kontrolle geraten und äußerstenfalls anarchische Zustände heraufbeschwören. Es könnte zu Aufständen kommen. Es könnten sich Gegenmächte bilden oder Leute den Markt unter ihre Gewalt bringen. Immerhin geht es ja um die Nahrung. Da liegt die Macht. Il peut y avoir des contre-pouvoirs, il peut y avoir là des gens qui s'emparent du marché, c'est quand même la nourriture, c'est quand même c'est le pouvoir est là. Folglich, so Fotograf Lionel Moreau, sagten sich die Pariser Stadtväter, raus mit dem Großmarkt, raus in die Vorstadt, raus ins eingezäunte, kontrollierbare, normgerechte Betonreservat. Die offiziellen Argumente der Stadtväter? Zu viel Dreck, zu viel Gestank, zu viele Ratten, zu viel Lärm, zu viel Verkehrschaos, zu viel Feuchtigkeit, zu viele Tuberkuloseerreger. 1971 begann man, Victor Baltars weltweit gefeierte architektonische Großtat, den sogenannten Louvre des Volkes, in Schutt und Asche zu legen. Trotz vehementer Proteste, vor allem aus dem Kunst-, Musik- und Theatermilieu, das die verwaisten Pavillons für Aufführungen und Performances genutzt hatte. Mehr noch, mit den gusseisernen verglasten Pavillons fielen auch etliche angrenzende Straßenzüge. Die Markthallen verschwinden zu sehen, so der Cineast René Clair, heißt für Paris, ein wenig zu sterben. Dans l'imaginaire des Parisiens, ça a été une terrible amputation, terrible amputation. In der Vorstellung der Pariser ist das eine schreckliche Amputation gewesen. Eine sicher unnötige. Denn was waren die Gründe für diese Entscheidung? Der Schmutz? Das war überhaupt nicht wahr. Das war äußerst sauber. Und die Verkehrsstaus? Das wäre ganz leicht zu regeln gewesen. Les embouteillages, ça suffisait de... C'était extrêmement facile à régler. Bestürzt neben Verleger Eric Azan, damals angehender Chirurg, auch die Frère Jacques, die 1951 ihr Loblied auf die Sinnlichkeit des Hallenviertels angestimmt hatten. Nun besangen sie ihren Abschied aus dem entseelten Zentrum von Paris, ihre Trauer über das Verschwinden tausender Diables, was im Französischen nicht nur die Teufel meint, sondern auch ganz prosaisch die Sackkarren. Je n'irai plus jamais dans le quartier des Halles. Mes diables sont partis pour Dieu sait quel enfer. Les touristes ont marché sur les derniers pétales de nos derniers bouquets. On ne peut rien y faire. Je ne suis pas client pour les pèlerinages. Bien le bonjour chez vous, je ne reviendrai plus. Souvenirs avec le paysage, le passé dans ma poche et mon mouchoir dessus. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu les détruire. C'est-à-dire que l'esprit de conservation aujourd'hui sur le patrimoine est tel. Heute hätte man die Pavillons nicht abreißen können. Die Vorstellung von der Erhaltung des Kulturerbes ist derzeit so, dass sie sofort unter Denkmalschutz gestellt worden wären. Man hätte sie niemals zerstören können, ganz egal, ob man nun 5 unterirdische Etagen darunter gebaut oder was auch immer mit den Pavillons gemacht hätte. Metrolinie 4, Richtung Les Halles, hinein in den ehemaligen Bauch von Paris. Früher gab es nur die Vorratskeller unter den Pavillons, wo die abschüssigen Schlachtbänke standen, wo Enten und Gänse kurz vor ihrem Ende noch einmal mit lauwarmem Salzwasser und Körnern genudelt wurden, um ihr Fleisch zarter zu machen. Heute sind es 5 Tiefgeschosse. Ganz unten der bedeutendste Verkehrsknotenpunkt von Paris. 3 S-Bahn-Linien aus den Pariser Vorstädten kreuzen sich hier. Täglich werden rund 800.000 Fahrgäste durchgeschleust. Henri Breslet, Professor für Architektur in Genf und Paris. Die sehr große Schwierigkeit dieses Projekts, ich habe die Pläne oben, das waren die ersten stadtplanerischen Skizzen. Die sehr große Schwierigkeit war, dass das Denken von den Infrastrukturen ausging. Von der Untergrundbahn mit ihrem riesigen Bahnhof, unglaublich dieser Bahnhof. Von all den unterirdischen Straßen, die über das Rathaus hinaus bis in den Marais führen, die am Centre Beaubourg vorbeigehen. Aufgrund dieser Eingeweide wurde unser Denken fatalistisch, funktionalistisch. Statt das Projekt von der Architektur her anzugehen, sind wir von den Infrastrukturen ausgegangen. Daher als Resultat das riesige Loch, das Negativ von dem, was nach der Installation der Infrastrukturen blieb. Est devenu le résultat de quelque chose, le négatif de ce qui reste après avoir mis en place les infrastructures. Das größte Pariser Bauloch aller Zeiten. Über Jahre ein Skandalon, ein Symbol der Leere, das immerhin genug Raum bot, um darin einen Westernfilm zu drehen. Wegen des Unmuts der Pariser Bevölkerung erklärten die politischen Häuptlinge das Loch bald zur Chefsache. Erst die Staatspräsidenten Georges Pompidou und Valéry Giscard d'Estaing, dann der erste Pariser Bürgermeister Jacques Chirac, der nach seiner Wahl 1977 verkündete: Der Bauherr bin ich. Heute kann jeder besichtigen, was in den hohlen Bauch von Paris gepflanzt wurde. Nämlich das Forum des Halles, eine mehrstöckige unterirdische Konsumzone. Im gleißenden Neonlicht hat der Marktgedanke, der das Viertel seit dem 12. Jahrhundert bestimmt, überlebt. In den Auslagen Parfümflaschen, Modeklamotten, Schuhe, Goldkettchen, DVDs. Keine Luxusvitrine, sondern preisgünstige Massenware. Bevorzugte Zielgruppe, die Vorstädter, die zu Tausenden mit S-Bahn-Zügen zum Schaufenster gucken und shoppen anreisen. An einem Samstag locken die rund 250 Boutiquen bis zu 150.000 Kauflustige ins Forum, darunter viele Jugendliche. 1986 wurde der Weltrekord im Umsatz pro Quadratmeter erstmals gebrochen. Die Kehrseite der lukrativen Medaille: auch der Drogenhandel blüht in den verwinkelten Betongängen des Bauchs von Paris. Von Handtaschenklau und Gewaltdelikten zu schweigen. On ne me verra plus dans le quartier idéal, ce qui peut s'y passer ne m'intéresse plus. Les temps sont accomplis à nous de faire la malle, je ne suis pas client pour les regrets non plus. Adieu mes fleurs de sang, mes panthères de jeunesse, je vais aller traîner sur les quais de Bercy. Malgré moi j'ai le cœur éclaté de tendresse. Saint-Eustache a gagné, les diables sont partis. Wohin, fragten sich die konsternierten Liebhaber der alten Markthallen. Vor allem die Nachtschwärme, die dort im Morgengrauen noch einen Teller der legendären Zwiebelsuppe gelöffelt hatten, suchten nach Alternativen. Les Frères Jacques empfahlen in ihrem Chanson das Seenufer von Paris-Bercy, wo Anfang des 19. Jahrhunderts der größte Weinkeller der Welt errichtet worden war. Ein 2 Quadratkilometer großes Dorf, in dem die Vorräte für Millionen durstiger Hauptstädter lagerten. Das war 1977. Heute gibt es von den pittoresken Weindepots nur noch eine Handvoll, ausgebaut zu Boutiquen oder Bistros, in denen sich die Besucher des neuen Kinopalastes nach den Filmvorführungen erfrischen können. Unweit davon erhebt sich eine der neuen funktionell unterkühlten Schlafstädte mit Parkanschluss und Tiefgaragen für den hauptstädtischen Mittelstand. Léo Mallet, hauptstädtische Krimi-Ikone und Schöpfer von Privatdetektiv Nestor Burma, nannte sie in seiner Autobiografie Stoff für viele Leben, die Wucherungen der Krebszelle, die Pseudogenie Le Corbusier einst in die Hirne der Stadtväter gepflanzt habe. Von den poetischen und sentimentalen Landschaften meiner Jugend und der folgenden Zeit finde ich nicht mehr viel. Überall, oder fast überall, stehen nun diese Scheißhaufen aus Stahl, Glas und Beton. Blinde Fenster, die nie geöffnet werden, hinter denen man nur mit Mühe lebendige Wesen vermutet. Und was für ein Leben! In ihren Kokons, abgeschnitten vom Viertel und der Stadt wie Belagerte, ist das Fernsehen ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. In jedem Fall, die Neugestaltung von Paris-Bercy folgt denselben politischen Absichten wie in den 70er Jahren die Neugestaltung des Hallenviertels. Eric Gasson, früher Chirurg, jetzt Verleger und Autor. Ce mouvement de prendre les halles et de les envoyer à Rungis, il s'intègre. In Wirklichkeit fügt sich der Wandel durch die Auslagerung der Markthallen nach Rungis in einen umfassenden Wandel ein, der vor sehr langer Zeit begann. Im 17. Jahrhundert, als man versuchte, Bettler, Prostituierte, Verrückte und Arme aus Paris zu entfernen. Michel Foucault hat diese sogenannte große Ausschließung sehr gut beschrieben. Arme und Außenseiter sollten von den Bürgersteigen verschwinden, aus dem Blick der Leute. Nun waren die alten Markthallen aber gerade für sie ein Zufluchtsort, was für Georges Pompidou und seine Politik nicht tolerierbar war. Diese arme, gut sichtbare Bevölkerung musste raus aus dem Zentrum von Paris. Und deshalb sind die Markthallen nach Rungis verlagert worden. Ich kann Ihnen garantieren, dass das der Grund war. Ich habe die Zeit damals bewusst miterlebt, die Debatten. Wenige sagen das, ich versichere es Ihnen. Das ist eine Etappe dieser großen städtischen Säuberungsbewegung. Und sie ist es, die heute im Gegenzug die Revolte der Banlieue zur Folge hat. Et à contrario, c'est ce grand mouvement qui entraîne aujourd'hui la révolte de la banlieue. Als Beleg führt Eric Gasson, der in seinem gefeierten, 2006 ins Deutsche übersetzten Buch Die Erfindung von Paris, die unsichtbare Vorgeschichte der Metropole freilegt, das Beispiel von Marseille an. Dort sei die ärmere arabische Bevölkerung noch nicht aus dem Zentrum verdrängt worden. Und deshalb habe es in Marseille Ende 2005 auch keine Randale gegeben. In Paris hat die große soziale Kehrmaschine, wie Frankreich-Kenner Lothar Bayer sie vor 15 Jahren taufte, den Ausgrenzungsprozess fast vollendet. Die meisten sozialen Sprengsätze sind in die Betonburgen der Vorstädte verbannt. Aufsehen erregte dieser Langzeitprozess nach dem Abriss der Markthallen nur noch selten. Denn die Stadtväter entwickelten Strategien, um unbehelligter operieren zu können. Strategie 1, die Politik der architektonischen Großprojekte. Beispiel die Oper an der Bastille. Ihr Bau lockte Ende der 80er Jahre die Immobilienspekulanten in die angrenzenden Viertel. Auf die Solidarität der Medien hofften die Betroffenen, so die Möbeltischler des Faubourg Saint-Antoine, die ihre explodierenden Mieten nicht mehr zahlen konnten, aber vergebens. Denn Fernsehkameras und Mikrofone waren längst zum nächsten Mammutprojekt weitergepilgert. Den vier gigantischen Büchertürmen der Nationalbibliothek, mit denen sich Staatspräsident François Mitterrand selbst ein Denkmal setzen wollte. Strategie 2. Systematische Verwahrlosung. Beispiel: das Viertel La Goutte d'Or im 18. Pariser Arrondissement, nicht weit von Sacré-Cœur. Um den Immobilienspekulanten die Arbeit zu erleichtern, ließ man Drogendealern und Kleinkriminellen im Quartier vorübergehend freie Hand. Folge: die Immobilien sanken im Wert. Sobald die Räumkommandos der Polizei wieder für Ordnung gesorgt hatten, folgten die Sanierer. Danach stiegen die Mieten wie immer rasant. Den Ärmeren blieb nur der Umzug in die Vorstädte, jenseits des Peripherique, der städtischen Ringautobahn. Die Zukunftsvision der aufpolierten Metropole, die zahlungskräftige Kulturtouristen und Investoren lockt, ist nahezu verwirklicht. Paris wandelt sich immer mehr zu einem künstlichen Raum, zu einer Mischung aus Geldmaschine und Freilichtmuseum, Schallzentrale und Dienstleistungshochburg. Eric Azon. C'est déjà le cas de pratiquement toute la rive gauche. La rive gauche, on dirait une ville de province. Das ist auf dem linken Seineufer praktisch schon überall der Fall. Das linke Seineufer gleicht einer Provinzstadt. Die Kinder sind gut angezogen, die Boutiquen geschmackvoll, die Araber Lebensmittelhändler, die schwarzen Straßenfeger. Alles ist an seinem Platz. Dabei hat sich, als ich Student war, auf dem linken Seineufer alles abgespielt, die Revolten, der Mai 68. Auf dem rechten Ufer gab es nur den Versuch, die Börse anzuzünden, aber das war erst gegen Ende, als alles schon so gut wie vorbei war. Das Entscheidende ereignete sich auf dem linken Seineufer. Heute passiert dort gar nichts mehr. Das linke Seineufer ist vollkommen verbürgerlicht. Tout s'est passé sur la rive gauche. Alors aujourd'hui, rien ne se passe sur la rive gauche. La rive gauche est complètement bourgeoisée. Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses. On est qu'à Toulouse, les briques sont roses là-bas. Es ist aus mit Paris, singt Camille. Zeit, die Metropole zu wechseln. Sie jedenfalls will abhauen. Paris, Paris, Paris, que je te quitte. Paris ist von einer Schönheit, die mich manchmal beunruhigt, weil ich fühle, wie zerbrechlich und bedroht sie ist, schrieb der Schriftsteller Julian Green 1983. Bedroht vor allem von unseren Städteplanern. Welcher junge Architekt wird uns endlich die Stadt der Zukunft geben? Eine schöne Stadt, die ebenso verführerisch auf die Generationen der Zukunft wirken wird, wie das allmählich aus den Jahrhunderten entstandene Paris uns zu bezaubern vermochte. Ist es zu viel, von einem Visionär zu träumen, der ein Poet des Raumes wäre und nicht mehr einer jener Organisatoren des Lebens im Hässlichen, wie Baudelaire sagen würde, einer jener Nutzraumfanatiker? Im Juni 2006 ist eine neue, elegant gewellte Fußgängerbrücke über die Seine eingeweiht worden. Sie verbindet das umgestaltete Bercy mit dem Gelände der neuen Nationalbibliothek. Der Rundblick von der Höhe einer der beiden Brückenwellen ist mehr als irritierend. Denn man kann Paris nur noch in Richtung Norden, wo sich Notre-Dame erhebt, zweifelsfrei identifizieren. In Richtung Osten herrscht das monströs Moderne vor. Erst das in die Seine ragende Finanzministerium, dann der Palais Omnisports, eine Mehrzweckhalle für Großveranstaltungen, schließlich die neue Schlafstadt von Bercy. In Richtung Süden folgt eine Mixtur aus Hochhäusern, alten Industrieanlagen, Einkaufszentren und Autobahnzubringern. In Richtung Westen schließlich recken sich vor dem Hintergrund moderner Wohnburgen die vier gigantischen Glastürme der Nationalbibliothek in den Himmel. Nur bei genauem Hinsehen entdeckt man noch hier und da das Dach oder die Fassade eines der klassischen Pariser Wohnhäuser. Ansonsten ist die Science-Fiction-Filmkulisse perfekt. Und doch wird, zumal in einer so reichen Stadt wie Paris, weiter von architektonisch besseren Zeiten geträumt. 2004 schlug das Herz der unverbesserlichen Paris-Liebhaber wieder einmal höher. Das vielleicht meist geschmähte Bauwerk der Welt, das Forum des Halles, dieses Desaster, wie die New York Times schrieb, dieses Monster, so die Satirezeitung Le Canard Enchaîné, wurde zur Großrenovierung freigegeben. Denn wie jeder Pariser Bürgermeister wollte auch der Sozialist Bertrand Delanoë Spuren für die Ewigkeit hinterlassen, die sich mit seinem Namen verbinden. Und natürlich kursierten rasch neue Großvisionen für den zukünftigen Bauch von Paris. Eric Azon. Il y a un mot chirurgical, ça s'appelle l'exérèse. Une tumeur, on passe au large. In der Chirurgie gibt es das Wort Exherese. Liegt ein Tumor vor, schneidet man bei seiner Entfernung nicht in ihn hinein, sondern um ihn herum. Nehmen wir zum Beispiel die Anbauten im Norden und im Süden der Halle. Im Süden gibt es neben der Rue Berger den Îlot Berger, den Häuserblock mit dem Novotel und der Ausfahrt des Straßentunnels. Dieses Hotel ist ein absoluter Horror. Im Norden gibt es neben der Kirche Saint-Eustache das Gebäude mit der Entlüftungsanlage, das wie ein Bunker aussieht. Unglaublich. Le bâtiment de la ventilation, qui est une espèce de blockhaus, invraisemblable. Je pense que si on avait vraiment voulu. Ich denke, wenn man wirklich etwas Intelligentes hätte machen wollen, hätte man anfangen müssen, um all das herumzuschneiden, um so, wie die Chirurgen sagen, zum gesunden Gewebe vorzudringen. Also herausoperieren, herausoperieren, herausoperieren, bis man in dem alten Pariser Gewebe ankommt, in der Rue Saint-Honoré und der Rue Montmartre. Eric Azon hoffte jedoch vergeblich auf ein gigantisches Hallenloch wie in den 70er Jahren, das alle Möglichkeiten offen ließe. Die Politik setzte bald wieder auf das übliche Klein-Klein. So forderte Bürgermeister Delanoë von den Architekten, ihre Vorschläge zum Umbau des alten Bauchs von Paris so zu konzipieren, dass der Metro- und S-Bahn-Betrieb nicht gestört würde. Ein Abriss des unterirdischen Forum des Halles war tabu. Was damit bleibt, sind Schönheitsreparaturen an der Oberfläche. On voit le projet qui a gagné ce faux concours. Wenn man den Entwurf sieht, der diesen Pseudo-Wettbewerb gewonnen hat, lässt man die Arme ein zweites Mal sinken. Man sagt sich, damit fügt man dem Desaster ein weiteres hinzu. Damit bedeckt man ein Desaster. Denn im Grunde will Mongins Entwurf nur zudecken, was darunter liegt, was man nicht sehen will. Diese Millionen Leute, die fast wie Ameisen durch dieses absurde Labyrinth drängen. Man deckt sie zu, will sie nicht sehen. Und darüber legt man einen französischen Garten an, der von absolut keinem Interesse ist. Es handelt sich also um einen doppelten Verzicht. Den Verzicht, das eigentliche Problem anzugehen, das vor allem der unterirdische Bereich darstellt, und den Verzicht auf eine intelligente Lösung an der Oberfläche. Surtout celui du sous-sol et renoncement à une solution intelligente en surface. Auf dicht besetzten Rolltreppen geht es aufwärts, raus aus dem Forum des Halles, raus aus dem Bauch von Paris, der seine Bewohner nicht mehr nährt. Oben, im Tageslicht, behauptet sich am Rande einer schmucklos verschachtelten Parklandschaft ein altes Kinderkarussell, als einsamer Anachronismus, als Überrest einer verlorenen Zeit, gleich mehrfach gespiegelt in den Fassaden aus blindem Glas. Nur für wenige ging im alten Pariser Hallenviertel nach dem Umzug des Großmarktes nach Rungis der Betrieb weiter. So bekommt man im Restaurant La Tour de Montlhéry, einem von damals 800 Bistros und Restaurants, immer noch traditionelle französische Küche serviert. Von Rochen in Kapernsoße über Kuttelgerichte, Nieren und Hirn bis hin zu den Andouillettes, Würstchen aus Schweinemagen und Kalbsgekröse. Restaurantleiterin Denise ist seit 1967 dabei. Uns ging es sehr gut in der stimmungsvollen Atmosphäre der alten Markthallen. Die Metzger gleich nebenan, etwas weiter weg die Gemüse-, Fisch- und Blumenhändler. Aber auf einen Schlag war es damit vorbei. Also haben wir uns umorientiert. Statt um Mitternacht aufzumachen und um 5 Uhr nachmittags zu schließen, blieb das Restaurant 24 Stunden durchgehend geöffnet. Für die Pariser Kundschaft und die Touristen, die kamen. Daran wird sich auch nach der Oberflächensanierung des Forum des Halles nichts ändern. Tief in der Nacht werden Schauspieler, Clubtänzerinnen und Nachtschwärmer bei Denise weiter ihr Essen und einen guten Schluck bekommen. Und den Touristen, die sich auf die Spur des Hallenmythos begeben, wird das alte, holzvertäfelte Interieur weiterhelfen, die Stimmung von damals herbeizuträumen, als vor allem die Metzger mit ihren blutverschmierten Kitteln und ihrem großen Durst den Tresen bevölkerten. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort. Mythen, Sünden, Alltägliches. Ein Streifzug durch die Bäuche von Paris. Ein Feature von Christoph Formweg. Es sprachen Ruth Schiefenbusch, Hans Bayer, Hans-Gerd Kilbinger, Jürg Löw, Bodo Primus und Karl-Heinz Tafel. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens, Petra Pellot und Gernot Link. Redaktion und Regie Sabine Küchler. Deutschlandfunk 2006. Noch ein Hinweis auf unser Feature am nächsten Freitag um 20.10 Uhr. Wir bringen dann ein Feature von Corneli Uding und Jürgen Wertheimer. Wir spielen immer Wer es weiß, ist klug. Annäherungen an ein ernstes Problem.